Der Deutsche Verlag Acai Media Print Berlin gab zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas den Rechenschaftsbericht des ZK, erstattet vom Genossen Kim Jong-un, auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas in Broschüre heraus. Jüngst fand im Verlag eine Veranstaltung zur Herausgabe der Broschüre statt.